Nummer 6. Servus, Ricky. Hier ist Tanja. Manfred ist krank. Ich habe 2 Karten für die Staatsoper am Sonntag. Es gibt La Bohème. Willst du mitkommen? Du hast doch gesagt, du hast am Sonntag Zeit. Ruf mich bitte kurz an. Danke.